Querfunk. Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Raumschiffe, die durch den sternenbedeckten Himmel jagen. Böse, grüne und schleimige Außerirdische und heldenhafte Raumschiffkommandanten. Das ist für viele immer noch der Stoff, aus dem die Science-Fiction gestrickt wird. Dabei hat es die Menschheit bis heute noch nicht einmal geschafft, ein bemanntes Raumschiff auf Mars oder Venus zu schicken. Ist Science-Fiction also überhaupt zeitgemäß? Cyberpunk, die erste große Bewegung innerhalb der Science-Fiction seit 20 Jahren. Schwerpunkt im heutigen Querfunk. Klang Science-Fiction-Musik früher oft, Hawkwind mit ihrem Space-Sound und Silver Machine. Die literarische Entsprechung dazu waren die Space-Operas. Mit Hyperdrive durch das Weltall düsen. Aufmüpfige und natürlich unsympathische, eklige, schleimige, grüne, Aliens abmurksen und den starken Mann markieren. Anfang der 60er gab es dazu dann eine Gegenbewegung, originellerweise New Wave genannt. Hier hatte man genug von der ganzen Action, der Kraftmeierei, dem dauernden Herumziehen durch fremde Galaxien. Man besann sich wieder mehr auf den Menschen, drängte die Technik immer weiter beiseite und versuchte, literarisch zu werden. Und jetzt, seit Mitte der 80er Jahre, haben wir zum ersten Mal wieder eine richtige neue Bewegung. Die Cyberpunks, wie die New Wave von damals auf dem Weg zu neuen Ufern. Wie die New Wave von damals, aber auch nicht unumstritten. Das kann man hier aus dem lästerlichen Zitat von Ken Stanley Robinson heraushören. Eine Tasse Film Noir, eine Tasse Beste, zwei Esslöffel Blade Runner, ein Esslöffel James Bond, eine Prise Delaney, einige tausend Mikrogramm, für jene, die kein Cyberpunk sprechen, ein halbes Gramm Dixedrin, sorgfältig mischen, mit einer dicken Schicht Reaganesker Hypeness und Ramboesker Aggressivität überziehen. 3 Jahre bei voller Hitze backen, dann gären lassen. Reicht für 2 gute Schriftsteller und mehrere Nachzieher. Auch eigentlich so eine richtige Space-Opera-Serie. Das Raumschiff Enterprise. Space Energy machen sich hier auf die Suche nach ihrem Kommandanten. Where's Captain Kirk? Wissen Sie so genau Bescheid, Mr. Spock? Ich habe das A7, Computerexpertendiplom, Commander. Natürlich wäre selbst Mr. Spock auf der Enterprise ohne Computer hilflos. Natürlich kommt Science Fiction schon seit geraumer Zeit kaum mehr ohne Computer aus. Der Computer dient den Cyberpunks aber nicht mehr nur wie ihren Vorgängern als einfaches Werkzeug, sondern als neue Welt mit neuen Möglichkeiten, neuen Erlebnisräumen und natürlich auch neuen Gefahren. Es geht nicht mehr um Outer Space oder Inner Space, man agiert im Cyberspace, der neuen digitalen Welt, die durch die fortschreitende Computerisierung entsteht. Side. Leute, Nummern, Zahlen, Handel, Leute, Computer. Cyberpunks sind keine Moralisten. Es fehlt ihnen der erhobene Zeigefinger. Sie zeigen einfach eine Zukunft, wie sie sein könnte. Eine Zukunft, gänzlich umgemodelt durch die Entwicklungen in Biotechnik, Kybernetik und Kommunikation. Die Welt wird beherrscht von großen multinationalen Konzernen. Auf dem schwarzen Markt dealt man mit Software genauso wie mit Hormonen, Bioimplantaten oder Organen. Hightech ist allgegenwärtig, aber die Figuren der Cyberpunks sind keine Technokraten und keine Helden, sondern Außenseiter der Gesellschaft, Verlierer, Süchtige, Kriminelle, meist junge Leute unter 30 aus der Subkultur. Und die versuchen, sich so gut wie möglich in der Welt, in der sie leben, zu arrangieren. Wie zum Beispiel Bobby und Jack, die beiden Hacker, die in William Gibsons Erzählung Chrom brennt, den großen Coup landen wollen. Bobby war ein Cowboy und Eis war sein Geschäft. Eis von EIS, elektronisches Invasionsabwehrsystem. Die Matrix ist eine abstrakte Darstellung der Beziehungen zwischen Datensystemen. Legitimierte Programmierer koppeln sich an den Matrix-Sektor ihres Arbeitgebers an und finden sich wieder inmitten der bunten geometrischen Formen, die die Firmendaten darstellen. Türme und Felder davon bildeten sich im farblosen Nichtraum der Simulationsmatrix, der elektronischen Konsenshalluzination, die Handhabung und Transport massiver Datenmengen erleichtert. Legitimierte Programmierer sehen die Wände aus Eis nicht, hinter denen sie arbeiten, die Schattenwände, die Operationen abschirmen vor anderen, vor Industriespionageartisten und Gaunern wie Bobby Quine. Bobby war ein Cowboy. Bobby war ein Hacker und Knacker, der das weitläufige elektronische Nervensystem der Menschheit ausbaldoverte, Daten und Guthaben abstaubte in der vollgepackten Matrix, dem monochromen Nichtraum, wo die einzigen Sterne dichte Informationskonzentrationen sind und wo hoch über allem die Galaxien der Multis und die kalten Spiralarmen der Militärsysteme scheinen. Bobby war eins der altjungen Gesichter, die man trinken sieht im Gentleman-Loser, der schicken Bar für Computer-Cowboys, Hacker und kybernetische Trittbrettfahrer. Wir waren Partner. Bobby Quine und Automatic Jack. Bobby ist der dünne, blasse Typ mit der dunklen Brille und Jack der schäbige Macker mit dem myoelektrischen Arm. Bobby ist Software, Jack Hardware. Bobby dudelt auf der Konsole und Jack treibt den Kleinkram auf, der einem den Biss gibt. Zumindest hätten ihr das die Scene-Gänge im Gentleman-Loser erzählt, bevor Bobby beschloss, Chrom zu verbrennen. Vielleicht hätten sie dir auch gesagt, dass Bobby seinen Biss verlor, abschlaffte. Er war 28 und das ist alt für einen Konsole-Cowboy. Bobby, der zeigen will, dass er immer noch Biss hat, und Jack versuchen, in ein streng bewachtes Datennetz einzudringen und so an das große Geld zu kommen. Hier zeigt sich auch Gibsons Mischung aus bildhafter Sprache und Hightech-Slang. War warm die Nacht, in der wir Chrom verbrannten. Draußen in den Gassen und Plazas flatterten sich Falter zu Tode an den Neonlichtern, aber in Bobbys Dachkammer kam das einzige Licht von einem Monitor und den grünen und roten LEDs an der Front des Matrix-Simulators. Ich kannte jeden Chip in Bobbys Simulator auswendig. Sah aus wie ein alltäglicher Ono Sendai 7, der Cyberspace 7, den ich allerdings so oft umgebaut hatte, dass man Mühe hätte, einen einzigen Quadratmillimeter originaler Schaltelemente in dem ganzen Silikon zu finden. Wir warteten Seite an Seite vor der Simulatorkonsole und beobachteten die Zeitanzeige in der linken unteren Bildschirmecke. Ran, sagte ich, als es Zeit war, aber Bobby war schon dabei, beugte sich vor und schob das russische Programm mit der Handkante in den Schlitz. Das tat er zackig grazil, wie ein Knabe, der siegessicher eine Münze in einen Spielautomaten steckt und eine Freispielserie landen will. Eine silberne Phosphenflut sprudelte durch mein Blickfeld, als sich die Matrix 3D-Schachbrett endlos und völlig transparent in meinem Kopf zu entfalten begann. Das russische Programm schien ins Wanken zu geraten, als wir ins Gitter eindrangen. Falls sich jemand anders in diesen Teil der Matrix eingeschaltet hätte, sähe er vielleicht eine Welle flackernder Schatten aus der kleinen gelben Pyramide abgehen, die unserem Computer darstellte. Das Programm war als mimetische Waffe dazu bestimmt, die lokale Farbe zu absorbieren und sich in jeglichem vorgefundenen Umfeld als vorrangige Sofortmaßnahme darzustellen. Nach mehreren Anläufen gelingt es ihnen, mit Hilfe eines russischen Virusprogramms sämtliche Sicherheitsbarrieren zu überwinden und das Datennetz zu knacken. Im Kern der Dunkelheit, dem stillen Zentrum, verwirbeln die Störsysteme die Schwärze mit orkanartiger Lichtflut, transparenten Rasierklingen, die von uns wegtrudeln. Wir sitzen im Zentrum einer stillen Zeitlupenexplosion. Eissplitter fliegen endlos davon und Bobbys Stimme dringt durch Lichtjahre von Elektronik und Illusion zu mir durch. Brenn das Luder nieder! Ich kann das Ding nicht mehr aufhalten! Das russische Programm jagt die Datentürme empor und tilgt die Kinderzimmerfarben aus. Und ich stoße Bobbys selbst fabriziertes Befehlspaket mitten in Chroms kaltes Herz. Die Transmission beginnt, ein Schwall verdichteter Informationen, der schnurstracks aufschießt, vorbei am wachsenden dunklen Turm, dem russischen Programm, während Bobby sich abrackert, um diesen kritischen Moment zu meistern. Ein ungeformter dunkler Arm löst sich vom Schattenturm. Zu spät. Wir haben es geschafft. Die Matrix faltet sich um mich wie ein Origami-Trick. Und im Speicherraum stinkt's nach Schweiß und schmorenden Drähten. Ich glaubte, Chroms rohen, metallisch klirrenden Schrei zu hören. Aber das konnte nicht sein. Nach gelungenem Abschluss ihres Coups sind die beiden reich. Aber Geld macht bekanntermaßen auch nicht immer glücklich. Die Frau, die er liebt, verlässt ihn und Jack bleibt zurück. Wie früher Humphrey Bogart am Ende eines Films der schwarzen Serie. Einsam und etwas melancholisch. Und wenn ich manchmal spät nachts an einem Schaufenster mit Postern von SimStim-Stars vorbeikomme, die vielen hübschen, identischen Augen sehe, die zurückstarren aus Gesichtern, die nahezu ebenso identisch sind, dann sind es zuweilen ihre Augen. Aber ihr Gesicht ist nicht dabei, ist nie dabei. Und so sehe ich sie weit draußen am Rande dieses endlosen Gewirrs von Nacht und Stadt, wo sie mir Lebewohl wehen. Thank you. Irgendwie hatte ich keine rechte Idee, also nahm ich mir meine beiden Erzählungen vor, die mir am besten gefielen, nämlich der mnemonische Johnny und Chrom brennt und plünderte die und arbeitete wie ein Wilder drauf los. Aber die ganze Zeit merkte ich, dass es hoffnungslos war, dass ich so ein missratenes, fürchterliches Buch schreiben würde, mit dem ich dann leben müsste. Und ich war sehr, sehr überrascht über die begeisterte Aufnahme, die es offenbar fand. Neuromancer heißt das Buch und William Gibson, der Mann, dessen Erstlingsroman auch zur eigenen Überraschung voll den Nerv der Zeit traf. Sein Neuromancer wurde der erfolgreichste Science-Fiction-Roman der 80er Jahre. Zumindest, was die Reaktion der Kritiker darauf angeht. 1985, als der Roman erschien, gewann er in den USA alle wichtigen Science-Fiction-Preise. Den Philip K. Dick Award, den Nebula, den Hugo und den Locus. Ja, ja, die heißen wirklich alle so. Und das, obwohl er selbst praktisch nichts mit dem Computer am Hut hat. Was die Leute wohl am meisten amüsiert, ist, dass ich die beiden ersten Romane auf einer mechanischen Schreibmaschine getippt und nie einen Computer angerührt habe. Ich wusste praktisch nicht mal, dass ein Computer ein Diskettenlaufwerk hat, als ich dieses Buch schrieb. Nachdem ich Biochips fertig hatte, kaufte ich mir schließlich einen Computer, transportierte ihn nach Hause, stellte ihn auf und schaltete ihn ein. Er machte ein fürchterliches Geräusch und ich rief den Mann im Laden an und sagte, er macht Rrrr. Und er meinte, das ist das Diskettenlaufwerk, Sir, alles in Ordnung. Und ich sagte, aha. Gibson, Jahrgang 48, verheiratet, zwei Kinder, ist inzwischen ein gefragter Autor. Eine Filmgesellschaft hat die Rechte an seinem ersten Roman gekauft und er selbst schreibt derzeit am Drehbuch zum neuen Alien-Film Alien 3. Zurück zu den ekligen, schleimigen Monstern. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking when nothing is giving. Just pictures of trap girls in synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting a all-time low. I've never done good things. I've never done. know, Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Die wundersame Verwandlung des Astronauten Major Tom in einen Junkie, David Bowie. Cyberpunk, Schwerpunkt im Querfunk. Die Cyberpunks pfuschen mittels Gentechnik und Chirurgie der Natur ins Handwerk, die Evolution auf künstliche Weise. Das Ganze erinnert ein bisschen an das De-Evolution-Konzept der frühen Devo, damals als sie noch recht avantgardistisch klang und nicht einfach Rockmusik mit elektronischen Mitteln machten. Are we not man? We are Devo. They kill us as we lost our tails. Noch ein Beispiel. Der Anfang von William Gibsons zweitem Roman Biochips. Turner, eine Art Agent für einen großen Konzern, fällt in Neu-Delhi einem Attentat zum Opfer. In Singapur wird er dann mit Hilfe modernster Biotechnik wieder zusammengestoppelt. Er erhält neue Körperteile und sogar eine neue Erinnerung. an seine angebliche Kindheit. Sie setzten in New Delhi einen Knallfrosch auf Turner an, der auf seine Pheromone und seine Haarfarbe programmiert war. In einer Straße, die Chutney Chowk hieß, holte er Turner ein und kam durch einen Wald nackter brauner Beine und Rikscha-Räder zu seinem gemieteten BMW gekrochen. Sein Kern war 1 Kilo rekristallisiertes Hexogen und Blättchen TNT. Turner sah ihn nicht kommen. Das Letzte, was er von Indien sah, war die rosa Stuckfassade eines gewissen Kash Oil Hotels. Da er einen guten Agenten hatte, hatte er einen guten Vertrag. Da er einen guten Vertrag hatte, war er 1 Stunde nach der Explosion in Singapur. Zum größten Teil zumindest. Der holländische Chirurg beliebte zu scherzen, dass ein gewisser Prozentsatz von Turner den ersten Flug vom Pelham International nicht geschafft und die Nacht dort in einem Hangar in Nährlösung verbracht habe. Der Holländer und sein Team brauchten 3 Monate, um Turner wieder zusammenzustoppeln. Sie klonten ihm 1 Quadratmeter Haut, die sie auf Kollagenplättchen und Haiknoppelpolysacchariden heranzüchteten. Sie kauften Augen und Genitalien auf dem freien Markt. Grün waren die Augen. Er verbrachte einen Großteil der 3 Monate in einer romgespeisten Simstim-Konstruktion einer Bilderbuchkindheit im New England des vorigen Jahrhunderts. Die Visiten des Holländers waren graue Morgenträume, Albträume, die verblassten, wenn der Himmel über seinem Zimmer im 2. Stock hell wurde. Man roch spät nachts den spanischen Flieder. Turner las Conan Doyle im Schein einer 60-Watt-Birne unterm Pergamentschirm, der mit Clipperschiffen bedruckt war. Er masturbierte in die frisch duftende Bettwäsche und dachte an Cheer Girls. Der Holländer fand eine Hintertür in sein Hirn und spazierte herein, um Fragen zu stellen, aber am Morgen rief ihn die Mutter herunter zu Cornflakes, Eggs and Bacon und Kaffee mit Milch und Zucker. Und eines Morgens erwachte er in einem fremden Bett. Der Holländer stand an einem Fenster mit tropischem Grün und Sonne, die wehtat in den Augen. Sie können jetzt heimgehen, Turner. Wir sind fertig mit Ihnen. Now I wish we could take this moment and freeze it. To come back again and again and again. To hold it to the light. Technology. I think of and poets of the past. Oh no, they had to leap into the dark so blindly. Well, we'll stand free and our blood like men. The day's golden light, linked with our machines, our eyes are beaming. It won't matter. Technology. Querfunk einfach galaktisch. Theoretiker und Wortführer des Cyberpunks nannte es Cyberpunk einmal eine neue Art der Integration, das Überlappen von Welten, die vorher getrennt waren. Das Reich der Hightech und des modernen Pop-Undergrounds. Wenn man sich ansieht, mit welchen Mitteln der Pop-Underground schon seit geraumer Zeit arbeitet, wird deutlich, dass die Literatur dem Zeitgeist und der Musik wieder um einiges hinterherhinkt. Der Pop-Underground hat viel früher schon die Ängste vor der Hightech überwunden und nutzt die Möglichkeiten, wie sie sich bieten. Synthesizer, Drumcomputer, Sequencer. Und wo die Cyberpunk-Helden fremde Datennetze plündern, da benutzen die Musiker mittels Sampling die Musikgeschichte als Selbstbedienungsladen. In my life, in my dream. I hear you laugh and I hear you scream. Seconds. Goodbye.